1. Schreiben den Engel der Gemeinden Sards, die Sag Dirgenage, der die sieben Geister Gottes und die sieben Stern besitzt, ich ken den Handeln und Weiss, dass du zwar den Ruffest, lebendig zu sein, in Wirklichkeit jedoch geistlich top bist. 2. Word wachsam und stork das, was noch übrig geblieben ist und kurz vor dem Untergangstate, den ich habe festgestellt, dass den Taten vor meinem Gott nicht vollkommen sind. 3. Erinnere dich daher daran, why du die Botschaft empfangen und gehortest, holtien fest und carry am, falls du jedoch nicht wachsam bleibst, word ich unerwartet why ein dieb kommen, wann das du den Zeitpunkt meins erscheinens kennst. 4. Denn ich gibt es in Sards einige Personen, die ihr Kleidung nicht befleckt haben, sie werden mich in Weisen gewanden begleiten, sie sich als würdige Wiesen haben. 5. Wer sie Greg Herveget, werde benso mit Weisen gewanden bekleidet werden, und ich werd seinen Namen Keensfalls ausdem Buch des Lebens streichen, sundern mich vor meinem Vater und seinen Engel zu im Bekennen. 6. Wer fahig ist zuzuhören, sollte aufmerksam beachten, was der Geist den Gemeinden mitteilt. 7. Schreiben den Engel der Gemeinden Philadelphia, so spricht der heilig und wahrhaftig, der den Schlüssel Davids besitzt und Türen so offnet oder schließt, dass niemand sein Handeln rückgängig machen kann. 8. Ich ken den Werk und habe dir ein Tur Jeffnet, die niemand verschließen kann, denn trotz deiner geringen Kraft ist du in meinem Wort festgehalten und dich nicht von mir abgewandt. 9. Ich werd dafür sorgen, dass jean aus der Synagoge des Satans, die falschlicherweise behaupten, Juden zu sein, kommen und sich vor dir niederwerfen, damit sie erkennen, dass ich dich lieb. 10. Weil du mein Aufforderung zur standhaftig keep befolterst, word auch ich dich vor der Zeit der Prüfung bewähren, die über die gesamte Bewohnt Welt kommen word, die Erdbewohner auf die Probe zu stellen. 11. Ich komme bald, beware das, was duest, damit niemand dir deinen Siegesgrand streitig macht. 12. Wer den Siegerringt, den word ich zu einer tragenden Soul im Tempel meines Gottes machen, die dissen ort nie mehr verlassen word, und ich word den Namen Gott soe den Namen des neuen Jerusalem auf in Schreiben. 13. Wer oren hat, der Horgen or hin, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. 14. Schreiben den Engel der Gemeinden Laodicea, die sag der Amen, der Truian zu verlassig sage, der den Ursprung der gesamten Schöpfung Gottes darstellt. 15. Ich ken den Verhalten und Weiss, dass du weder kalt noch heiß bist, es wäre jedoch besser, wenn du dich für ein dieser beiden Seiten entscheiden würdest. 16. Da du aber lediglich lau bist und kein Claire ausrichtang zeigst, word ich dich aus meinem Mund ausspien. 17. Du behauptest zwar, Reihe zu sein und keinen Mangel zu leiden, doch du erkennst nicht, dass du in Wirklichkeit bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. 18. Ich rate dir, von mir Gold zu erwerben, das im Fuhr gelortet word, damit du wahrhaft reich wirst, so I weiß Kleider, dein Schande zu bedecken, und salbe für dein Organ, damit du wieder sehen kannst. 19. Al, die ich lieb, weise ich direkt und erziehe sie streng, nimm dir dies also zu hasen und ander den Gesinnung. 20. See, ich stehe vor der Tür und klopferen, wenn jemand mein Stimm hört und mir offnet, word ich eintreten und gemeinsam mit dieser Person ein Mahlzeit einnehmen. 21. Demjanigen, der sie great blate, word ich das recht gewahren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so why auch ich den sie gerungen haben nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. 22. Wer ein Ohr hat, der Hor auf das, was der Geist den Gemeinden verkündet.